Die Weltöffentlichkeit würdigt den Genossen Kim Jong-un hoch. Der Ehrenvorsitzende des Kommunistenverbandes Bulgariens und der Leiter der Delegation der russischen Soziologie-Studiengesellschaft sagten, Genosse Kim Jong-un leite klug den Kampf der Partei der Arbeit Koreas und des Volkes für den Aufbau einer Wirtschaftsmacht und die Verbesserung des Volkslebens. Das koreanische Volk, das von ihm geführt werde, habe die Verteidigungskraft des Landes maximal verstärkt, die die alliierten imperialistischen Kräfte mit dem US-Imperialismus als Rädelsführer in Angst und Schrecken versetze und den progressiven Menschen Hoffnung und Mut gebe. Die senegalesische Zeitung Le Populaire und die Internet-Homepage der russischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studiengesellschaft Rostov hoben hervor, der oberste Befehlshaber Kim Jong-un werde auf der Weltpolitik-Arena als Staatsführer mit der größten Kühnheit und Courage anerkannt. Unabhängig von den bestehenden Formeln und Theorien erledige er in einem Jahr die Arbeiten für 10 Jahre. Sein Geist, alles in einem Atemzug zu erledigen, errege große Aufmerksamkeit der Völkergemeinschaft.